1. We hear denen, die ungerecht gesetz erlassen und den schreiben, die fortwährend unter Drucking festlegen. 2. Damit sie die Bedürftigen von der Gerechtigkeit abdrängen und die armen Minds Volks ihre Rechte berauben, so dass Witwen zu ihrer Beut werden und Weisen ausgeplundert werden. 3. Was wordet am Tag der Bestrafung tun, wenn die Zerstörung aus der Fernhering bricht? Zu wem Walter am Hilfliehen und wo ihren Reichtum in Sicherheit bringen? For es blät uch nichts anders übrig, als uch unter die Gefangenen zu ducken oder unter den Erschlagenen niederzusinken, denn ich hat sich sein Zorn nicht abgewandt, und sein Hand blät weiterhin ausgestreckt. 5. We here, sir, das works uch mind Zorns und die Root Minds Grimms. 6. ICH sende es gegen ein Gottlose Nation und Bothridges, mein Zorniges Vogue zu überfallen, M. Butte zu machen, Rob zu holen und S.Y. Strassenkart zu zertreten. 7. A Sir Jedok Beeb Sichtig dies nicht und denkt nicht so, viel mehr ist es sein Absicht, Zahlreich Volke zu vernichten und Ausgerotten. 8. Den es spricht, sind mein Befehlshaber nicht el Koniger. 9. Ist es Kalno nicht y Karkamisch Ergengen? Oder Hamath y Arpad? Oder Samaya y Damascus? 10. Da main hand die Konigreis de Gottsen Ereicht hat, deren Gottebilder Zahlreicher wären als die in Jerusalem und Samaria. 11. Salty ICH dann nicht auch Jerusalem und seinen Gottsenbildern dasselbe Anton Konin, was ICH Samaria und seinen Gottsen Angetan habe. 12. Nachdem der Herr Jedoch sein Gesamtes Werk am Berg Zion und in Jerusalem vollendet hat, wurde die Folgen des Stolzenhersens des Königs Vonnisser und den Hochmut seiner überheblichen Organ bestrafen. 13. Den Sprach, durch die Kraft meiner Hand und mein Weisheit habe ich dies Volbracht, den ich bin Klug. ICH habe die Grenzen der Volke verschoben, ihrvorrat geplundert und wie ein Mächtiger die Herrschenden vom Thron gestossen. 14. Mein Hand hat den Reichtum der Volke y ein Nest ergriffen und y man verlassen eier nimmt, so habe ich die Gans erderen mich genommen, one das gemmen die Flügel regte, den Schnobel auf nicht oder zerbte. 15. Kann sich die Axt über den erheben, der imit hort? Oder kann die Sage sich gegen den Brussen, der sie sieht? Es wär, als ein Stock den Schwingen word, der in aufhebt, oder als ein Root den Hochheben word, der kein Holz ist. 16. Die Schald word der Herr der Hirscheren, ein Krankheit unter sein kraftigsten Krieger senden, und unter seiner Herrlichkeit word ein Führer entbrennen wie ein Brand. 17. Das Licht Israels, sein Heiliger, word zu einem Führer und einer Flamme werden, die sein Dornen und sein Gestruppen einem einzigen Tag verbrennen und verzehren word. 18. A word den praktigen Wald und den frucht Baron Gartner sers vernichten, so will seal als Orchleib, so das is sein word, als ein Kranker de Hinsiecht. 19. Der Rest der Baum in seinem Wald word so gering sein, das ein Kind sie aufschreiben kann. 20. An jenem Tag werden sich der Rest Israels und die Überliebenden des Hauses Jacob nicht lange auf den Stutzen, der sie geschlagen hat, sondern sich aufrichtig auf Jahweh, den Heiligen Israels, verlassen. 21. Ein Überist, ein Rest Jacobs, word sich zum Mächtigen Gott bekehren. 22. Den Obwohl den Volk, O Israel, wie der Sandem mir wer, word sich no ein Rest Devon bekehren. Die Vernichtung ist fest beschlossen und word von Gerechtigkeit überfließen. 23. Den ein Endgültige Zerstörung, die fest beschlossen ist, word der Herr, Jahwe der Hirscheren, inmitten der Gansen erdevolzien. 24. Die Schalb hat der Herr, Jahwe der Hirscheren, gesprochen, furchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, verser, das dich mit dem Stockschlag und sein Rut gegen dich erhebt, Y S eins die Ägypter taten. 25. Den ne noch ein Kurs sieht, dann word mein Grim enden, und mein Zorn word sich darauf rich ten, sie zu vernichten. 26. Und Jahwe der Hirscheren word die Geisel gegen sie schwingen, Y eins die Midianiter am Felsen Oreb. Schlag, und seinen Stab über das Meer erheben, Y R S gegen die Ägypter tat. 27. An jenem Tag word ihr last von denem Nacken genemen werden, und den Hals word von ihrem Jock befreit sein. 28. A Sir Uberfalt Ajeth und Zeet Dirch Migron, in Myanmar's last Issein Gepäckzürach. 29. SIEU beschreiten die Schlucht und Mädchen in Jeber Nachtquartier, Rama Erschricht, und Jibia Saul's Fleet. 30. Schreit Lort, Bewohner von Gaulim. Hort Zu, Laser. And Wert Anathoth. 31. Madminerit Her, und die Bewohner von Jebim Fliehen. 32. Noch Hut Markte Holt in Nob und Erhebt sein Hand Drohend gegen den Berg der Bewohner Zions, den Hügel Jerusalems. 33. Doch der Herr, Jahwe der Hirscheren, Word das Gezweig mit erschreckende Gewalt herentereisen, so dass die Hochragenden gefolten die Hohen erniedrigt werden. 34. Das Dickig des Walds Word mit dem Eisen niedergeschlagen und der Libanon Wald Word Dirch den Maktigen fallen.